Sparte Nummer 9. Auch verschwunden. Sparte Nummer 10. Sparte Nummer 11. Ich weiß nicht, ob ich vorher auf sie warte. Wir haben uns eigentlich danach zu Hause und ein paar Kinder machen. Ja. Viel Spaß. Gut, erzähl ich mal. Ja, schau. Thank you.